Alle Bauern haben ihn, alle Bauern fahren ihn. Es ist ein Gerät, ohne den heute nichts mehr geht. Steirer, Bulldog oder Benz, jeder hat so seine Fans. Drum singt jetzt alle mit bei unserem Traktorlied. Vorne mit dem Traktor, Traktor, Traktor. Vorne mit dem Traktor um die ganze Welt. Vorne mit dem Traktor, Traktor, Traktor. Vorne mit dem Traktor um die ganze Welt. Vormittag im Lagerhaus trifft sich der Sepp mit dem Klaus zu einem Fachgespräch bei einer großen. Die Erfahrung aus, wie baut man einen Kolben aus, und alle singen mit bei unserem Traktorlied. Vorne mit dem Traktor, Traktor, Traktor. Vorne mit dem Traktor um die ganze Welt. Vorne mit dem Traktor, Traktor, Traktor. Vorne mit dem Traktor um die ganze Welt. Und ist halt wo ein Traktor rennen, sind sie gleich dabei. Und dann wird gesungen auf.